Alles wird ganz anders im nächsten Frieden. Zwischen Tieren, Bäumen auf dieser Erde, unter blauem Himmel, wenn wir uns noch als Menschen erkennen können, will ich dir zeigen, wozu wir leben. Du wirst es wissen und dazu schweigen. Alles wird ganz anders im nächsten Frieden. Naturgesetze gelten nur noch. Das muss wohl gern so sein. Alles, was die Menschen zur Zeit und Stunde noch antreibt, bei ihrem Tun und Denken, wird einfach nie mehr sein. Wenn du noch da bist, kein Sieg und auch kein Besiegter. Auf unserem Planeten im nächsten Frieden, Naturgesetze gelten nur noch. Du wirst es wissen und dazu schweigen. Hey, hey.